Zimmerbesichtigung. A4. Hören Sie und lesen Sie. Was erfahren Sie über die Zimmer? Dialog 1. Antonio zeigt Ihnen die Zimmer. Guten Tag. Nach Ihnen. Das ist ein Doppelzimmer mit Balkon. Sehr schön. Mit Bad oder Dusche? Mit Bad. Schauen Sie. Und es ist ruhig. Es geht nach hinten. Dialog 2. Variante 1. Und das ist ein Einzelzimmer ohne Balkon und mit Dusche. Ah ja, gemütlich. Aber es ist etwas laut, nicht wahr? Nein, nicht sehr. Variante 2. Und das ist ein Einzelzimmer ohne Balkon und mit Dusche. Ah ja, gemütlich. Aber es ist etwas laut, nicht wahr? Ja, etwas. Es geht nach vorne zur Straße.